Morgens, abends, wann ich will, musst du mir gehorchen. Du folgst jeder Bewegung, ich mache vor dir, was ich will. Ich schau dich an und lächle kalt, ich weiß, wie du mich hast. Ich geh, du folgst, wirst mit mir alt, du bist mein Spiegelbild. Ich sehe dich und du siehst mich, gehorchen musst du. Ich sehe dich, du schaust zurück, hilflos wird dein Blick. Du spiegelst dich und du siehst mich, gehorchen musst ich. Du siehst mich an, ich schau zurück, hilflos ist mein Blick. Ich sehe dich und du siehst mich, gehorchen musst du. Ich sehe dich, du schaust zurück, hilflos wird dein Blick. Du spiegelst dich und du siehst mich, gehorchen musst ich. Du siehst mich an, ich schau zurück, hilflos ist mein Blick. Du hast mich, doch ich liebe dich, weil du mir gehörst. Es zwingt mich, widerstrebe nicht, dich zärtlich zu berühren. Dein Kuss ist kalt, der Schmerz zu sehr, Dunkelheit um mich herum. Du schaust mich an und lächelst kalt, Kristall um mich herum. Ich sehe dich und du siehst mich, gehorchen musst du. Ich sehe dich, du schaust zurück, hilflos wird dein Blick. Du spiegelst dich und du siehst mich, gehorchen musst ich. Du siehst mich an, ich schau zurück, hilflos ist mein Blick.